Wettbewerb? Ja. Wir können uns da nicht anmelden, Mann. Wir können ja nicht einen Song machen. Was meinst du, Mann? Wir haben 2 Proben gehabt, Mann. Außerdem ist das Punkrock, Mann. Du weißt doch, dabei brauchen wir noch nicht spielen können. Man braucht nur Punk zu sein. Das können wir doch glatt.